Aufgabe: Clownwortrutsche. Asa und Oso rutschen die Rutsche hinunter und rufen sich dabei Clownswörter zu. Lies Asas und Osos Wörter auf der Wortrutsche von oben nach unten. Lies die Wörter in einem Rutsch.